Sonne auf den stillen Wegen, weiße Anemonen, die im Wind sich regen, und die hohen Tannen winken mit den Zweigen. Sehnsucht ruft eine Stimme leis in mir, Sehnsucht nach meiner Heimat und nach dir. Goldene Abendsonne strahlte auf die Taiga, und der alte Igor spielte Balalaika. Vor den weißen Häusern tobten laut die Kinder. Damals war dies zu Hause meine Welt. Damals hab ich mir nichts Schönes vorgestellt.